Kundgabe 3205. Empfangen durch Bertha Dudde am 29.07.1944. Vereinigung des Geistes mit der Seele. Wiedergeburt. Einen unwiderstehlichen Drang zur Höhe wird die Seele in sich fühlen, so sie sich durch Liebeswirken mit dem Geist in sich verbindet. Denn dieser suchet sie nun zu beeinflussen und sie dem Reich zuzuführen, das ihre wahre Heimat ist. Und im gleichen Maß wird sie sich von der Erde trennen. Das heißt, ihr Wollen und Denken wird nicht mehr dem Körper und seinen Wünschen gelten, sondern dem Geistigen zugewandt sein. So wie dieses Stadium eingetreten ist, ist die Seele wiedergeboren im Geist. Sie hat einen neuen Lebensabschnitt begonnen. Sie hat ihren eigentlichen, Erdenlebenszweck erkannt und ist sich ihrer Aufgabe auf Erden bewusst. Und dann kann auch kein Rückschritt mehr eintreten. Ein Rückfall in den Zustand zuvor, wo sie ohne geistiges Wissen war und nur das irdische Leben beachtete. Und nun sammelt sie geistige Reichtümer, indem sie durch bewusstes Streben nach der Höhe sich den gedanklichen Einströmungen aus dem geistigen Reich öffnet und als Folge dessen auch liebetätig ist. Denn die Lichtwesen äußern sich durch den Geistesfunken im Menschen und dieser treibt unentwegt zum Liebeswirken an. Je liebetätiger der Mensch ist, desto fähiger wird er, die Stimme des Geistes in sich zu vernehmen. Und desto mehr nimmt er nun an Wissen zu. Sein Liebeswirken kann nun zweierlei sein. Er kann den Mitmenschen helfen, irdisch und auch geistig. Er kann in dienender Nächstenliebe sich betätigen, indem er ihnen beisteht in irdischer Not. Er kann sich aber auch der Seele des Mitmenschen annehmen, indem er sie belehret und ihnen das gibt, was er zuvor durch seinen Geist erhalten hat. Geistiges Wissen, das der Wahrheit entspricht. Er kann unvergängliches Gut weiterleiten und dadurch wieder anderen Seelen zur Höhe verhelfen. Und es ist dieses Wirken in Liebe überaus segensreich. Es ist eine Hilfeleistung, die ihr die Seelen danken ewiglich. Denn immer bedeutet geistige Hilfe Erwachen zum Leben. So wie sich der Mensch helfen lässet, so wie er sich nicht ablehnend dieser Hilfe verschließt. Doch so wie ein Mensch einmal selbst den geistigen Weg eingeschlagen hat, wird er niemals allein den Weg zur Höhe gehen wollen, sondern immer auf seine Mitmenschen einwirken, weil er erkennt, dass das geistige Streben das Wichtigste im Leben ist, weil es zum Ziel führen kann, so der Mensch willig ist. Die Seele fühlt sich auf Erden nicht mehr wohl und ihr stetes Streben ist, ihr zu entfliehen. Und darum kann sie zu jeder Zeit und überall sich erheben in das geistige Reich. Denn von dort wird immer die Brücke geschlagen, so der Mensch das geistige Reich zu betreten begehrt. Immer sind die Lichtwesen bereit, die von Gott empfangene Kraft der Seele des Menschen zu vermitteln. Und immer ist der Geistesfunke im Menschen bereit, der Seele die geistigen Gaben darzubieten. Denn der Geistesfunke steht in dauernder Verbindung mit der lichtspendenden Welt und somit mit Gott, der durch die Lichtwesen das der Wahrheit entsprechende Wissen dem Menschen zuführt, der es empfangen will. Denn das Verlangen der Seele, ihr Denken und Wollen, bestimmt das Maß von Geistesgaben, das ihr vermittelt wird. Und unbeschränkt wird dieses sein, so die Seele das empfangene Geistesgut weitergibt an die Mitmenschen, um auch diese damit zu beglücken. Amen.